Gute Unterhaltung beim Blockcast mit Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Hallöchen. Ja. Bist du es wirklich, Stefan? Ja. Okay, dann hör mal auf, die Stimme zu verstellen. Lass uns mal ordentlich machen. Ja, es geht leider nicht. Ich würde es gern, aber ja. Der Frosch kommt nicht raus. Stefans gesundheitliches Problem hat ja dazu geführt, dass wir, ich weiß gar nicht seit welcher Ausgabe, wieder mal getrennt aufzeichnen, einen sogenannten Doppelender. Stefan bei sich, ich bei mir. Ja, ich bin in meiner Quarantänestation hier und nur durchs Internet und meine Wohnungstür von der Außenwelt getrennt. Ja, vielleicht doch ganz gut so. Quasi. Ja, naja, René, ich muss ja mal sagen, dir wäre es ja anscheinend egal gewesen, oder? Bis zur letzten Minute dich hier noch herholen, aber dich in unserem Interesse voll dagegen gewehrt. Ja, ich glaube, Julia hat da ordentlich Mitspracherecht gehabt. Nee, die hat damit kein Problem gehabt. Ich finde es auch gut. Ja, ist ja auch egal. Jetzt habe ich, wie gesagt, festgestellt, dass wir schon lange nicht mehr gezeichnet haben, denn ich habe das Mikrofon vorgeholt und es ist so extrem eingestaubt. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es mit deiner Technik war. Also meine ist hier blitzblank geputzt. Ach, du putzt die ja regelmäßig. Na, jede Woche. Ach so. Wird die. Ich putze nur das, was ich brauche. Deine Zähne. Zum Beispiel, ja. Nee, und die Staubflusen, die habe ich jetzt auch einfach so auf den Boden gewischt. Mhm. Denn wir haben nämlich einen Mitbewohner auf Zeit, muss man dazu sagen. Und zwar einen Saugroboter. Ein Saugroboter? Ja. Habt ihr Zuwachs bekommen? Hast du mir ja nicht erzählt. Wir haben Zuwachs bekommen. Genau, und dieser Saugroboter, den haben wir vom Hersteller, was ist das hier? Infinuvo heißt die Firma, glaube ich. Und den haben wir zum Testen bekommen für 2 Wochen. Und dann werden wir mal gucken, was er drauf hat. Der ist mit Fernbedienung. Der fährt alleine durch die Wohnung, putzt die und fährt dann zurück in seine Ladestation und schaltet sich aus. Mensch, da brauchst du gar nicht mehr vom Sofa aufstehen. Ja, aber die sagen auch schon, dass das Gerät natürlich nicht mit einem zu vergleichen ist, der zum Beispiel so irgendwie in den Boden geruppelte Chipsreste entfernt. Also er macht die Grundreinigung quasi. Aber ist ja schon mal was. Das ist auf jeden Fall was und ich werde in jedem Fall darüber berichten. Also im Moment bin ich noch begeistert, aber ich habe ihn auch noch nicht wirklich lange arbeiten sehen. Ich habe nur den vollen Staubfangbehälter gesehen und das sprach dafür, dass der gute Leistungen hat. Mal gucken. Mhm. Und also der ist quasi besser für den Haushalt geeignet als deine Kinder. Genau, wir können jetzt endlich an Lena die Bürsten abmachen, die sie immer am Bauch hat, womit sie sonst den Dreck gelockert hat. Nee, sie krabbelt ja nicht mehr, sie läuft ja. Aber ich bin echt erstaunt, hier eine Fernbedienung, da kann man einen Timer einstellen, man kann den sogar steuern, hier vorwärts, links, rechts, rückwärts. Man kann den in Schlängelinien fahren lassen, sagt Julia. Das ist schon herrlich. Man kann dann sagen Home und der fährt dann durch die Wohnung und in 2 Entfernung findet er dann seine Ladestation quasi. Jetzt habe ich schon total gemacht, ohne zu wissen, ob das gut ist. Aber wie gesagt, das werden wir dann im Blog bei. Ich nenne dich ab sofort Walter Freiwald. Walter Freiwald. Nochmal Werbung machen. Ich hatte nämlich heute noch ein Paket, auf das ich schon ein bisschen gewartet hatte. Und da hätte ich eigentlich gedacht, das passt ganz gut, dass du vorbeikommst. Und zwar ein Karaoke-System. Ah, Stefan, ja. Das wäre es doch gewesen. Ja, mit meiner Stimme, ey, da hätte ich keine Punkte gemacht. Ich sag mal so, das System hat über 1000 Songs und da wäre garantiert der Tiefe bei so ein Joe Cocker-Song oder so. Ja, warum nicht? Ja, schade nur, dass wir das nicht hätten im Podcast machen können, weil da die Musikrechte nicht so offen sind, dass man es hätte. Na, jetzt hast du ja genug Werbung gemacht, musst du nochmal sagen, wie das heißt. Ja, da will ich eigentlich auch jetzt nicht so extrem Werbung für machen. Ich würde es erstmal probieren und würde dann einen entsprechenden Beitrag ins Netz stellen. Aber entdeckt, in der Kindercity. Habe ich da einen Beitrag zugemacht zu der Kindercity? Nein. Ich weiß nur, dass die im Alexa ist. Genau, habe keinen Beitrag zugemacht. Dann kommt der bestimmt auch noch. Ja, und da würde ich dann mal, da habe ich zumindest auch das System entdeckt und da hätte man jetzt ein Bild sehen können, wenn der Beitrag schon existiert hätte. Ja. Einfach mal im Blog gucken. Vielleicht existiert er ja schon. Ja, Kindercity ist übrigens auch sehr zu empfehlen für Leute. Genau. Und zwar, wenn man nicht ins Internetcafé gehen will, dann kann man einfach in die Kindercity gehen, holt sich für 9 Euro eine Tageskarte und kann den ganzen Tag für 9 Euro im Internet surfen. Ey, cool. Aber nur auf kindersicheren Seiten. Also da ist so ein Family-Filter irgendwie drin und der ließ es nicht zu, dass man, warte mal, der Blog, unser Blog ging. Jetzt sag nichts Falsches. Aber man konnte manche Beiträge nicht anklicken. Das lässt mich ja jetzt grübeln. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, welches waren. Ja, genau, Stefan. Jetzt habe ich eigentlich schon meine komplette letzte Woche hier offengelegt. Echt? Na, ich habe meine ja auch schon offengelegt, gleich am Anfang. Ja, du warst ja wahrscheinlich dann nicht viel arbeiten letzte Woche. So sieht's aus. So sieht's aus. Sag mal, hast du es beim letzten Mal nicht richtig? Also, deine letzte Krankheit liegt doch eigentlich lange zurück. Ja, man muss dazu sagen, ich war ja bereits im September eine Woche krankgeschrieben. Und dann war ich wieder arbeiten und schon hatte ich es wieder. Wahrscheinlich habe ich es nicht richtig ausgerufen. Das kann durchaus. Weißt du, was auch sein kann? Viele Krankheiten sind psychisch. Sollte das jetzt heißen? Nicht, nur mal kurz zur Info, das ist jetzt nicht der Saugroboter, der hier laute Geräusche. Das ist Julia arbeitet. Ah. Die arbeitet ja auch ganz schön laut, ja. Aber die macht jetzt nicht sauber. Die macht nicht sauber, nee. Okay, weil jetzt habt ihr einen Roboter. Ja, ihre Fotogeschichten. Und da fällt mir auch eine Anekdote ein. Hat sich diese Woche herausgestellt. Ich hatte ja erzählt mit Katja Saalfrank. Übrigens heißt sie Katja. Wir haben das nochmal recherchiert. Sie heißt Katharina Katja Saalfrank. Und sie wird bei RTL als Katja Saalfrank angeteased. Ja. Deswegen hatte ich den Namen so fest. Ich habe Katharina Saalfrank noch nie gehört. Wahrscheinlich haben sie die so genannt in irgendwelchen Sendungen, wo sie mal zu Gast war, weil es ja scheinbar ihr richtiger Name ist. Ja, ist ja letztendlich auch nicht schlimm. Ja, wie auch immer, das Büro hatte angerufen und hatte gesagt, dass halt die Fotos noch nicht angekommen waren, die Julia gemacht hatte. Und auch ein weiterer Auftrag oder ein anderer Kunde hatte sich gemeldet, dass sein Auftrag nicht angekommen ist. Und jetzt das sei schuld, was komisch ist, dass es halt zweimal so dicht hintereinander passiert ist. Und jetzt rate mal, was gewesen ist. Falsche Adresse? Nee, wäre ja auch dann zweimal gewesen, wäre ja auch ein Zufall gewesen. Julia dachte schon, vielleicht hat sie es gar nicht abgeschickt, vielleicht hat sie in der Woche alle Aufträge vergessen abzuschicken. Nee, wir geben unsere Post Paket-Franchise-Unternehmen bei uns in der Nähe ab. Was eben erstmal den Weg verkürzt und die Inhaberin entscheidet selbst, ob das Paket über PIN oder über die Deutsche Post verschickt wird. Die guckt da mal, was das günstigste ist. Und die hatte halt einen Tag keine Briefmarken da. Ach. Die hatte eine ganze Woche, sagt du ja gerade, eine ganze Woche keine Briefmarken da. Das ist aber schwach für ein Postunternehmen. Das fand ich auch sehr schwach. Also wir haben schon überlegt, ob wir jetzt eben das über andere Wege wieder verschicken. Aber ich denke, man muss vergeben können. Und wir werden sie jetzt halt nächstes Mal Bescheid sagen, wenn sie die Post nicht sofort verschicken kann. Weil das waren Aufträge, ja, knapp unter 100 Euro wert, ne? Und das ist natürlich dann noch blöd, weil Julia hat den Auftrag halt jetzt nochmal machen lassen, hat also die doppelten Kosten gehabt und hat es auch nochmal losgeschickt. Ja. Ja, und wir werden ja halt sagen, sollten nächstes Mal Bescheid sagen, kommt es nochmal vor, werden wir uns natürlich ganz klar dann wahrscheinlich umorientieren. An die Konkurrenz wenden. Ja, das ist wie auf herkömmliche Art und Weise mal. Ich meine, sie nimmt uns auch eine Menge Arbeit ab, also Julia braucht halt nicht erst zur Post fahren, sondern gibt es halt ab und Julia kann am Monatsende das gesammelt bezahlen. Das ist ja auch schon immer eine Menge wert, als wenn du ja diese Futzelbeträge mal hast. Du hast ordentliche Rechnungen. Ne? Ja. Na, ist natürlich auch eine Art Service. Ja, aber da war ich auch sehr erstaunt, also eine Woche die Post liegen zu lassen. Also das erinnerte mich so an die Leute, die ihre Post in so einen Schubladen tun. Weißt du, die dann, wenn Rechnung kommt, einfach Schublade aufmachen, die Rechnung da reinwerfen und die Schublade zumachen. Und ja, und dann gucken sie im nächsten Jahr mal nach, was da drin ist. Was sagt Julia? Warte mal, was sagt Julia? Ach so, ja, Julia hatte danach Post abgegeben, danach abgegeben hat, die kam an, aber die davor halt nicht. Deswegen erweckt das den Anschein, als wäre es verloren gegangen, ja. Gut, haben wir es aber lange genug thematisiert. Das ist sie sehr zuverlässig. Aber weil du gerade gesagt hattest, vergeben, ja. Was ich festgestellt habe, wenn man mal eine Woche zu Hause ist, merkt man ja erstmal, wer den ganzen Tag so klingelt hier an der Tür. Echt? Ja, hätte ich nicht gedacht. Also von sämtlichen Telekommunikationsunternehmen. Echt? So welche Vertreter. Wie viele Verträge hast du abgeschlossen in der Zeit? Gar keiner. Entschuldigung, ich lebe noch. Ja. Und heute haben mich sogar die Zeugen Jehovas besucht. Echt? Deshalb vergeben, ja. Ich habe das mit den Zeugen Jehovas, das halte ich ja schon für eine Sage, dass die an der Tür klingeln und auch höher. Nee, das waren zwei ältere Damen. Echt? Die mir irgendein Buch über die Bibel verkaufen wollten. Und ja, da habe ich sie halt so gefragt, ja, wo die herkommen, für wen die quasi. In wessen Auftrag sind sie hier? Genau. Und da haben sie gesagt, ja, wir sind von den Zeugen Jehovas. Aha. Was machen die eigentlich? Die jetzt die Bücher verkaufen oder geht das über Mitgliedsbeiträge? Die müssen ja irgendwie Geld verdienen. Nein, die wollten mir ein Buch andrehen. Meinst du, dass die dir wirklich was Gott wirklich will? Ja, meinst du nicht, dass das eher der Einstieg ist? Natürlich. Und dann geht das über eine Mitgliedschaft? Keine Ahnung. Ja, dann hättest du doch fragen können. Also ich bin dann... Hätte ich mal zum Test machen können, ja, mich mal anmelden. Nee, aber nein. Immer, dass ich dann halt sage, sagen sie mir einfach, was sie wollen. Dann kommen wir gleich zum Punkt. Nein, wir haben gemütlich Kaffee getrunken und so. Nee, Quatsch, haben wir nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die öfter mal eingeladen werden. Ich meine, wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt alleine, dann hast du so wenigstens ein bisschen Abwechslung. Nee, das muss dann schon die Dame von Alice. Ja, Yvonne Henschel oder wie? Nee, wie ist er? Yvonne, wie hießen die? Hessel. Nee, oh Hessler. Vanessa Hessler. Egal. Nee. Können wir ja mal nach. Ja. Aber dann finde ich, immer komm, wenn du nicht da bist. Ich würde dann mal eine andere Ruhezeit versuchen. Naja, wahrscheinlich arbeiten die nur am Tage. Und die denken sich, ey, hier wohnen keine Leute. Und was auch auffällig ist, viele klingeln natürlich, weil sie Werbung in Briefkasten stecken wollen. Ja. Und viele sind einfach dreist und sagen, hier ist die Post. Obwohl sie einfach nur Werbung reinstecken wollen. Das ist ja gemein. Das finde ich auch dreist. Ja. Aha, also du hattest eine aufregend zu sagen. Naja, aufregend ist was anderes. Die etwas andere Woche. Genau. Ich habe mal gesehen, was so in meiner Wohnung passiert ist, wenn ich zu Hause bin. Ja. Ah. Mhm. Ja, und sonst? Ja, sonst warte ich, dass meine Stimme wieder kommt und damit ich wieder gesund werde. Damit wir wieder auf normale Art und Weise unseren Podcast aufzeichnen können. Genau, genau. Weil um ein Haar, liebe Hörer, hätte René den alleine machen müssen. Ich habe echt das schon überlegt. Wollte ich euch nicht antun. Ich hab mich in sinnlich und geistig und mental. Hast du schon auf deine eigene Show vorbereitet? Habe ich mich schon darauf vorbereitet und habe schon überlegt, wie ich die Sendezeit überbrücke und fülle. Ja, ich hätte wahrscheinlich dann über den Sinn des Lebens vor mir her philosophieren und ihr hättet euch die Brocken raussuchen müssen. Hm. Die für euch halbwegs sinnvoll sind. Ja, dann hätte ich ja den Kontakt zu den Zeugen Jehovas. Das hätte man auch machen können. Vielleicht eine Sendung mit den Zeugen Jehovas. Ja. Ja, Olli Pocher war mal weh. Wobei, wusstest du eigentlich, dass hier in Marzahn irgendwie auch die Mormonen sitzen? Ich weiß nicht mal wirklich, was Mormonen ausmachen. Ich glaube, die heißen so. Na, ist auch eine religiöse Gruppe. Die heißen so, die heißen alle so, ne? Mormone 1, Mormone 2. Julia sagt, die trinken keinen Alkohol. Aber das trinkt auch viel. Julia kennt ihn. Also wenn aber nicht Alkohol trinken, macht er nicht den Glauben aus. Das Ganze heißt Mormonentum. Ich bin gerade bei Wikipedia. Das ist sowas wie Buddhismus bestimmt. Nur mit anderen Reden. Naja, da würde ich jetzt erstmal nichts Falsches sagen. Wir können es ja mal verlinken, oder? Verlinkt man das? Wir können auch sagen, wen es interessiert, der kann da nochmal ins Detail gucken. Oder ihr... sagt uns Bescheid. Der kann googeln danach, weil sonst müssten wir auch einen Link zu den Zeugen Jehovas setzen. Ah. Aber das machen wir natürlich aber nicht. Aber hier, was mir zum Thema Glauben noch einfällt und zum Thema, was so den Vormittag an den Wohnungstüren passiert. Julia hatte neulich den Postboten, der hier auch sehr oft vorbeikommt, der schon echt persönlichen Kontakt aufgebaut hat zu Julia. Und sie gibt es wenigstens zu. Mit einem fashion Spruch begrüßt. Den hat sie neulich die Tür geöffnet mit einem Handtuch um den Kopf und da hat er sie gefragt, ob sie den Glauben gewechselt hat. Ach so. Ja. Und heute, als er heute kam und den Staubsauger, brachte er eigentlich beides? Nee, den Staubsauger brachte UPS, ne? er das andere Päckchen brachte er und da hat er gefragt, ob sie eine Glaubenskrise hatte, weil sie jetzt wieder ohne Kopftuch rumrennt. Hm. Ja. Der lustige Postbote. Na, solange es nur ein Handtuch um Kopf ist, brauchst du dir keine Sorgen machen. Na, für den Rest hatte sie kein Handtuch, weil sie im Kopf gehabt. Ach so. Verstehe. Und da hat er gesagt, ich glaube, ich falle vom Glauben ab. Oder? Nein, so war es natürlich nicht. Ja. Oder er hat gedacht, ich habe den falschen Beruf. Ja, jetzt kannst du in die Shownotes schreiben, Julia nackt, und dann hatten wir Downloadzahlen ohne Ende. Ja, ich glaube, dann müssen wir nochmal Serverkapazitäten zulegen. Ja, wir sollten vielleicht schon mal ein paar Mirror besorgen. Ich kann nicht lachen, da muss ich gleich husten. Richtig, wir wollen ja nicht, dass du in der Sendung irgendwie, weiß ich nicht, dich verschluckst und dann das Unfallkrankenhaus ist, Berlin ist zwar nicht weit, aber ich glaube, da schaffst du es aus eigener Kraft da nicht mehr hin. Ja, irgendwie nicht. Nee, aber du gehörst mich ja dann, ich kann dir ja vermitteln, wie es mir geht. Was, ich gehöre dir? Nee. Du hörst mich. Achso, ja. Du hörst ja schon Dinge, die du hören willst. Nee, für alle Zuhörer, die jetzt diesen Konflikt lösen wollen, spult einfach nochmal zurück und dann könnt ihr in den Kontakten, in den Kommentaren ja mal sagen, ob Stefan wirklich gesagt hat, ich gehöre ihm dann. Ich kriege übrigens gerade einen Anruf von unserem Blogger Dirk. Du kannst unserem Blogger Dirk ja mal sagen, dass wir gerade nicht können. Nee, mache ich nicht. Nicht? Dann sag mal die Kontaktmöglichkeiten. Dann können die anderen auch mal anrufen. Ja, falls ihr mal in der Sendung anrufen wollt. Du musst mehr ins Mikro sprechen. Ja, ich habe mich gerade zu meinem Telefon gedreht. So, da bin ich wieder. Genau, also falls ihr uns mal anrufen wollt während der Sendung, wählt die Telefonnummer in Berlin, die 030 202 36803. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail an blog@juba.de oder nutzt die Kontaktmöglichkeiten im Blog selber in Form des Kontaktformulars oder der Kommentarfunktion. Ich trinke jetzt erstmal. Ja, dran. Und während du trinkst, ich hoffe, es ist Hustensaft, werden wir den Song spielen, Stefan, der da lautet, passend zum Thema heute. Ist Alkohol. Time Heals All, ne? Und der ist von? Von Art Linton. Ja, und da hören wir jetzt einfach mal rein und dann hören wir uns gleich wieder, also bleibt dran. So, wir sind zurück. Stefan, du lebst noch, bist ersoffen? Nein, ich lebe noch. Okay, alles klar, super. Stimme ist noch da. Schön. Das freut mich aber und euch freut es bestimmt auch. Ja, Gott sei Dank. Ja, was machen wir denn jetzt im zweiten Teil? Ich habe gerade hier, ich bin gerade auf unserer Webseite und sehe das Zitat des Tages und das kam eben, als ich die Frage stellte, was machen wir denn jetzt, auf und da las ich die Antwort, kämpfe und gewinne. Ah, das klingt nach dem Frage- und Antwortspiel. Aber absolut, ne? Passt doch wie die Faust aufs Auge. Ja, definitiv. Na, dann würde ich sagen, spielen wir eine Runde Frage- und Antwortspiel. Gut, wer fängt an? Oder wer redet? Denk dir mal eine Zahl. Aber mal schnell. Nee, lass uns mal, denk dir mal eine Zahl und der, die Größe gedacht hat, der... Sehr witzig. Das ist nicht anders als Schnick, Schnack, Schnuck, oder? Nö, wieso? Nein, sag einfach eine Zahl. 17. Und ich sag dir dann, ob meine Größe... Ja, und 17, habe ich gesagt. Ich habe die 18. Du fängst an. Gut. Genau. Also ich bin der... Ja, zum Beispiel. Sozusagen. Okay, erklär nochmal kurz das Frage- und Antwortspiel. Das Frage- und Antwortspiel geht so, dass Stefan jetzt einen Beitrag heraussucht aus unserem Blog, der mittlerweile mehr als 1000 Einträge hat und Material aus ab 2006 und ich muss erraten, um welchen Blogbeitrag es sich handelt. Und Stefan gibt mir halt immer Hinweise oder ich kriege es durch geschicktes Fragen heraus. Ja. Ihr könnt dabei natürlich mitspielen. Die von euch, die noch nicht seit 2006 dabei sind, denen empfehle ich einfach mal jetzt die Pause-Taste zu drücken, blog.über.de einzutippen und dann auf den Link alle Beiträge zu klicken und dann einfach von unten nach oben durchlesen. Und dann hört ihr weiter den so. Podcast. Und dann, wisst ihr und dann sofort, hört ihr den Podcast weiter. Welchen wir meinen. Genau. Aber da ist zu empfehlen, dass man möglicherweise den MP3-Player ausschaltet in dieser Zeit, damit der Akku dann nicht leer ist in 3 Tagen. Genau. Ja. Vielleicht einfach mal Urlaub nehmen oder krank schreiben lassen. Hey, keine Anspielung. Je nachdem, wie eure Arbeitsmotivation ist. Ja. Okay. Nein, ich kann es natürlich nicht empfehlen, krank schreiben zu lassen, die krank ist. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Gut. Habe ich gut überbrückt die Zeit? Perfekt. Du hast was gefunden? Ich habe einen super Beitrag gefunden. Na, dann bin ich mal gespannt. Ich sag nur Urlaub. Urlaub. Es geht um Urlaub, ja. Urlaub unserer Experten. Als allererstes an Maite denken. Ah, korrekt. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst du. Ja, Dirk ist auch so ein Kandidat, der viel Urlaub macht, der aber auch viel arbeitet. Aber mit Maite hast du schon einen Volltreffer. Ja, dann kann ich mich erinnern, dass Maite von einem sehr exotischen Urlaub berichtet hat, oder besser gesagt, von einem Urlaub in einem exotischen Land. Und zwar, kannst du es bitte nochmal wiederholen? Das ist hier akustisch nicht angekommen. Ich habe vermutet, dass es sich um einen Urlaub in Venezuela handelt. Nein. Zu Venezuela fällt mir gerade ein, ich habe heute gelesen im Berliner Fenster, also diesem Fernsehkanal in der Berliner U-Bahn, dass die McDonald's-Filialen in Venezuela für 2 Tage geschlossen sein müssen. Wegen unregelmäßigen Steuerzahlungen oder irgend sowas, ne? Hm. Naja, und wären die jetzt alle nicht mehr so dick? Nee, das hat doch was, keine Ahnung, man versucht wahrscheinlich damit so eine Art Strafzahlung, ne? Lehrgeld. Gut, es geht, war nicht Venezuela. Ich könnte ja jetzt schummeln. Nein, es war auch ein kurzer Urlaub. Es war ein Kurzurlaub. Ja, Urlaub ist vielleicht auch nicht richtig, aber. Sie war. Der Beitrag ist aus dem Winter? Nein, absolut nicht. Wenn Engel reisen? Nein. Das war ja nicht? Nein. Sie hatte nämlich auch im Beitrag Engel reisen. Genau. Das war im Winter. Hast du dir gemerkt, ne? Ja. War der Beitrag im Sommer? Richtig. Und das war. Irgendwie gibt es hier gerade immer Rückkopplung. Ich verstehe dich nicht immer ganz. War es in Deutschland gewesen, der Urlaub? Nein. Nicht in Deutschland, aber im europäischen Ausland. Jawohl, absolut. Absolut. Und da eher im westeuropäischen Ausland. Polen ist im Osten, Land im Westen. Nur für dich jetzt mal so. Also, ich würde sagen, nein. Es war nicht im Westen. Nein. Also du meinst, es war doch im Osten. Es gibt ja nicht nur Westen und Osten. Ja, aber gut, es gibt auch oben und unten. Korrekt. Dann war es im Norden gewesen. Jawohl. Aber trotzdem gibt es ja auch... Ja, es ist schon westlich, denke ich. Aber es ist natürlich... War sie in Norwegen gewesen? In Finnland? Nein. In Skandinavien? Nein. Echt? Ja, logisch. Obwohl, zählt dieses Land zu Skandinavien. Nein, das zählt gar nicht zu Skandinavien, glaube ich. Also, das Land heißt nicht Skandinavien, nicht Norwegen und nicht Finnland. Was gibt's denn da oben noch? Island. War sie in auch nein. Nicht? Was gibt's denn noch im Norden? Es ist schon von Deutschland aus gesehen, gehst du einfach nach oben auf der Karte. Ja. Na, was ist denn da noch? Ach, Dänemark. Na, guck mal. Dänemark. Sie war in diesem und hat die Meerjungfrau fotografiert. Die was? Die Meerjungfrau, die dort ist, hat sie doch bestimmt fotografiert und ein Bild davon in den Beitrag gestellt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Steht hier nichts. Nicht? Es ist kein Bild bei. Wobei, ich glaube, also dieser Beitrag ist ja von 2007, vom Juli 2007. 2008 war sie, glaube ich, auch schon in Kopenhagen. Möglicherweise. Ja, ich kann mich an den Beitrag ehrlich gesagt auch dann nicht mehr so erinnern. Also hier sind zwei Fotos, mehrere Fotos, aber auf einem sind ganz viele Fahrräder zu sehen. Na? Und sie war wohl an dem Wochenende, da war auch Jazzfestival. Ein Wochenende in Kopenhagen. Genau. Es ist der Beitrag 1458. Und ja, es sind noch schöne Fotos vom Hafen und wo sie auch war, ja, Genau, das Wahrzeichen von Kopenhagen sind natürlich die Kühe, nicht die Bären wie Berlin. Und sie war auf einem Turm ganz weit oben. Aber wie heißt der Turm? Keine Ahnung, aber im Blogbeitrag ist auf jeden Fall ein Bild dazu. Und mit den Kühen, das wusste ich nicht. Von den Kopenhagenern, das Wahrzeichen ist die Kuh, ja? Also Maid hat geschrieben, was bei uns die Bären sind, hier die Kühe. Vielleicht ist das Wappen von Kopenhagen, hat das vielleicht eine Kuh? Das ist ja, das kann ich dir nicht sagen. Das ist ja flaches Land dort, ne? Das kann natürlich sein, dass dort die Kuh vermehrt ihre den Weg der Bewohner kreuzt. Das könnte sein. Ja, aber das Wappen von Kopenhagen sieht nicht so aus, als hätte es eine Kuh, also. Ja. Auf jeden Fall, das hast du ein schönes Wochenende in Kopenhagen gehabt. Mal gucken, das ist einer der Beiträge, die, na doch, ich habe gesehen, also, ja doch, das ist einer, der wurde doch häufiger besucht. Ja, auf jeden Fall. Leute scheinen zu interessieren. Ja. Siehst du, hast du doch super gelöst. Nicht schlecht, ne? Ja, mit Hilfe. Ja, na, du hättest ja auch jetzt die letzten 6 Minuten still sein können und ich hätte vor mir hergeraten. Ja, gut, dann wärst du vielleicht auch drauf gekommen. Genau. Ja. Ja, prima. Wie sieht's denn aus? Ich würde mal sagen, dass wir mal unsere Rubrik Geburtstagskinder mal wieder spielen, weil ich habe den Song auch schon so lange nicht gehört, dass ich mal wieder richtig Lust drauf habe. Du willst deinen eigenen Song mal wieder machen. Ja, und ich hätte auch so richtig Lust, mal einen zu machen. Und jetzt, wo du die richtige Stimme dazu hast, könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ach, Scheiße. Ja, genau. Happy Birthday. Ja, Happy Birthday. Ja, na dann hau mal rein das Ding und dann werden wir mal die Geburtstagskinder der letzten Monate resümieren. Ich fahre den Song mal ab. Genau. Immer wieder herrlich der Song. Ja, ein Ohrenschmaus. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Jetzt habe ich auch noch Ohrenschmerz. Ich kriege seitdem auch vermehrt Fanpost von männlicher Seite. Ja, schon klar. So, Geburtstagskinder. Wann haben wir denn eigentlich das letzte Mal Geburtstagskinder gemacht? Wir haben ja selbst unseren Geburtstag ignoriert erfolgreich. Genau, Gott sei Dank. Aber die Fans haben natürlich dran gedacht. Ja, aber es waren keine Glückwünsche im Blog. Und ich habe so überlegt, es wäre auch Blödsinn, jedes Jahr zum Geburtstag einen Blogbeitrag dazu zu haben. Ja, das stimmt auch. Man sollte vielleicht den alten dann immer hernehmen. Stimmt. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Also gut, unsere Geburtstage waren Anfang September. Hatten wir außer Klaus noch jemanden im September? Wer ist denn jetzt schon wieder Klaus? Na, Klaus sagt man doch so, einfach immer so. Ja, im September haben wir immer Klaus Geburtstag. Die ganzen Klaus. Ja, ich wüsste jetzt gar nicht. Warte mal, wann kommen wir eigentlich raus? Heute hat Maren Geburtstag. Und ey, Maren, herzlichen Glückwunsch. Aber ich habe es auch noch nicht geschafft. Ich rufe sie um 10 an. Ich weiß, dass sie erst um 10:01 ins Bett geht. Achso. Auf jeden Fall können wir schon einer anderen Dame gratulieren. Ja, wem denn? Nämlich der Angela. Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt fast vermutet, die hatte schon Geburtstag. Richtig, die hatte schon Geburtstag. Das war gestern. Also nicht gestern, wo wir rauskamen oder was? Oder richtig. Gestern, wo wir aufzeichnen. Also heute ist ja der 10.10. Ach so, jetzt hast du es schon. Das kann man doch mal ehrlich sagen, wir zeichnen ja auf. Geheimnisse. Ja. Nee, heute ist der 9. September und der 9. September ist heute und die Sendung kommt am 2004. Genau, 2004. Ja. Draußen ein schönes Wetter. Wir haben lange vorproduziert. Und ich bin. Ich freue mich schon auf die WM 2006. Im eigenen Land die WM. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie es wohl sein wird. Ich wette, wir wären Dritter. Wir schaffen den wieder nicht. Dann solltest du dieses Mal wetten. Tippen. Echt, stimmt. Tippspiel machen wir. Das mache wir machen WM. Auf dem dritten Platz. Wir machen ein Tipp-WM-Spiel. Ja, Deutschland wird Weltmeister, sagt Julia. Ich wette, Julia liegt total falsch, aber egal. Julia hat da keine Ahnung. Ja. Die hat doch immer auf Italien gesessen. Ne? So, jetzt sind wir völlig von den Geburtstagskindern abgekommen. Aber ja, ich glaube, wir haben die Wesentlichen genannt. Ja, mehr habe ich auch. Ansonsten schickt es uns einfach zu. Kontaktmöglichkeiten waren bei Minute 14 oder so. Ja. Genau. Da sind wir ja quasi schon am Ende, oder? Da sind wir so richtig am Ende. Oh, da freut sich meine Stimme. Ich bin sowieso am Ende. Ja, siehst du, und ich werde jetzt meine Stimme nochmal richtig quälen. Mit der Karaoke-Maschine. Genau, und ich werde, siehst du, ich werde Maren ein Geburtstagsständchen gleich mal singen bei der Gelegenheit. Dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Na, das ist doch cool. Ja. Dann gratulieren ihr von mir auch nochmal. Werde ich tun. Persönlich. Ja. Was machst du am Wochenende, außer dich auszukurieren? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Nein. Ich hoffe, dass es weg ist bis Montag. Ansonsten muss ich mal gucken. Ja, na, dann drücken wir dir die Daumen, würde ich sagen. Das ist nett. Gut, dann werden wir mal deine Stimme nicht länger strapazieren. Ja, danke. Stefan, es war schön, dass du mit dabei warst, dass du uns durch die letzte halbe Stunde, fast halbe Stunde geführt hast. Und ja, ich freue mich auch, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und dann sind wir in zwei Wochen wieder in eurem Ohr. Genau, hoffentlich gesund und munter, wie sonst. Genau, bis dahin, macht's gut. Und ja, bleibt gesund, ne? Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.